Ja, hallo und herzlich willkommen zur 104. Episode des E-Government Podcast. Ich bin Thorsten Frenzel und habe heute einen Gast, der gar nicht so weit entfernt sitzt. Der sitzt nämlich in Franken, das gehört immer noch zu Bayern dazu. Hallo Tobias. Ja, hallo Thorsten. Ich freue mich sehr, heute dabei sein zu dürfen. Ja, schön, dass du da bist und vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor und dann gehen wir direkt drauf ein, was wir heute vorhaben. Aber fang du erst mal an, dich vorzustellen. Ja, ich bin Tobias Weinmann. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Demokratie Today. Und wir sind eine Full-Service-Agentur rund um die Bürgerbeteiligungssoftware Consul. Genau. Und da hast du schon einen großen Punkt gesagt. Wir sprechen heute über Bürgerbeteiligung und dann auch speziell um Consul. Aber lass uns doch erstmal beginnen und fangen wir mal mit den Basics an. Was versteht man eigentlich unter Bürgerbeteiligung? Ja, Bürgerbeteiligung ist zunächst eigentlich die Einbeziehung der Bürger bei der Ausgestaltung des politischen Gemeinwesens. Das heißt, Bürgerbeteiligung ist eigentlich ein Prozess, der vor einer Entscheidung immer stattfindet. Das heißt, Bürger können beteiligt werden, indem sie angehört werden, wenn man das jetzt Richtung online bezieht, indem sie vielleicht kommentieren können, Vorschläge einreichen können oder zum Beispiel auch einfach in Foren diskutieren können. Und alles, was danach kommt, ist dann eher in die formelle, also auch gesetzliche Bürgerbeteiligung zu schieben. Und da gibt es eben 2, 3, 4 verschiedene Möglichkeiten. Ich hatte es schon angesprochen, formelle Bürgerbeteiligung, informelle. Aber es gibt natürlich jetzt auch in der neuen Welt so Dinge wie Online-Bürgerbeteiligung, Offline, Hybrid, gibt es verschiedene Art und Weisen. Und ist das Thema Bürgerbeteiligung, ist das eine neue Erfindung quasi unserer Technofizierung beziehungsweise dem Thema Onlinefizierung, was wir alles so gerade tun, oder gibt's das schon immer oder schon länger? Also Bürgerbeteiligung grundsätzlich gibt es schon sehr, sehr lange. Also ganz normale Bürgerversammlungen, das gibt es eigentlich auf allen Ebenen schon sehr, sehr lange. Seit den 80ern einfach auch verstärkt, auch immer wieder mit Bürgerbudgets. Und jetzt überregional bekannt wurden Bürgerbeteiligungen zum Beispiel durch Projekte wie Stuttgart 21. Also die Bürgerbeteiligung online, die meistens jetzt auch oder unter anderem auch stark befeuert wurde durch Corona, die ist jetzt mehr und mehr angeschoben, also online, digital. Mhm. Aber offline gibt es das schon ganz, ganz lange. Und auch Online-Beteiligung ist jetzt nicht erfunden worden im Zuge von Corona. Das gab es vorher auch. Mhm. Und warum ist Bürgerbeteiligung so wichtig? Weil ich habe ja eine Wahl, da gebe ich meine Stimme ab und wähle meinen Volksvertreter. Und dann habe ich ja eigentlich bei uns schon genügend Bürger beteiligt. Warum ist Bürgerbeteiligung jetzt so wichtig und vor allen Dingen auch im kommunalen Bereich? Ja, also Bürgerbeteiligung ist wichtig, um die, ich sag mal auch, Politikverdrossenheit der Bürger etwas abzuschwächen. Also Bürger, die letzten Endes nur einmal in einer Legislaturperiode, egal auf welche Ebene, welchem Level, Bundesebene, Länderebene oder kommunaler Ebene, einmal zu beteiligen alle 4 bis 6 Jahre, das ist sehr, sehr wenig. Und Bürger wirklich in den politischen Prozess mit hineinzuziehen, ist auch von den Bürgern selber sehr häufig gefragt. Und wenn man jetzt zum Beispiel Bürger beteiligen will zu konkreten Sachfragen, dann kann das ganz gut sein, dass die Bürger und Bürgerinnen eine unterschiedliche Meinung zu dem Repräsentanten, dem sie die Stimme gegeben haben, haben. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass die Meinung der Bürger und die Bürger auch sich beteiligen können in der Legislatur, nicht nur am Ende der Legislatur, wenn es darum geht, neue Repräsentanten zu wählen. Und es gibt auch ja so eine Art qualitative Beteiligung. Das heißt, es ist jetzt nicht nur mit Ja-Nein-Fragen getan, dass man dann sagt, okay, jetzt eine größere Frage und ich frage mal die Bürger, wollt ihr A oder B, sondern auch wirklich, wenn es um die Ausgestaltung zum Beispiel einer Innenstadt geht, dann kommt durch eine Bürgerbeteiligung, ob die jetzt offline oder online ist, häufig auch qualitativ relativ viel rum, sodass die Verwaltung eigentlich auch damit weiterarbeiten kann. Also zum Beispiel Kommentare online, die eine Ausarbeitung von eben so einem Innenstadtplatz beinhaltet. Deswegen, das ist auf jeden Fall wichtig, Bürger auch in der Legislaturperiode zu beteiligen und nicht nur am Anfang und am Ende. Ich kann mir auch vorstellen, dass sich während der Legislaturperiode natürlich auch Gegebenheiten verändern. Und das, was ich vor 5 Jahren im Kommunalbereich, was ich da gewählt habe, dass vielleicht aktuell die aktuelle Lage gar nicht mehr widerspiegelt, beziehungsweise meine aktuelle Meinung. Ich denke nur, Bürgerbeteiligung findet ja ganz viel auch in so Nachbarschaftsprojekten statt. Es wird ein Spielplatz gebaut oder es werden Parkplätze gebaut oder auch nicht. Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das ein Grund ist, warum das so gern benutzt wird oder genutzt werden muss, teilweise sogar. Ganz klar, wenn man zum Beispiel auch die Corona-Pandemie hernimmt, das konnte ja niemand vorsehen. Mhm. Und wenn dann so ein Event, kann natürlich auch viel kleineres Event sein, wie tatsächlich, dass irgendwo eine Bürgerinitiative gestartet wurde und dann zum Beispiel ein Spielplatz, wie du es gerade schon erwähnt hast, gebaut werden soll. Dazu hat weder der Repräsentant meiner Stimme noch ich eine Meinung gehabt zum Start der Legislatur. Und durch diese Veränderungen im Laufe einer Legislaturperiode macht es einfach Sinn, auch währenddessen sich beteiligen zu können. Und man kennt das ja auch, wenn man an Wahlen teilnimmt, liest man sich das Wahlprogramm durch und in dem Wahlprogramm gibt es dann vielleicht 80% oder vielleicht 90% Übereinstimmung mit der eigenen Meinung, aber 10% vielleicht nicht. Und eventuell will ich auch in diesen 10% mich auch stärker beteiligen, weil der Repräsentant meine Stimme nicht 1:1 übernimmt. Und das sind alles Gründe, weshalb Beteiligung wichtig ist. Und wird das Werkzeug der Bürgerbeteiligung auch dazu genutzt, wenn jetzt zum Beispiel die Abgeordneten, egal auf welcher politischen Ebene, sich jetzt nicht so ganz so sicher sind, wie sie entscheiden sollen? Wenn es zum Beispiel in der Fraktion schon Diskussionen darüber gibt oder die sind ja oft gerade im kommunalen Bereich sehr stark auch unterwegs in der Nachbarschaft oder die kennen ja ihre Wähler vielleicht nicht direkt, aber ihren Wahlbezirk kennen die ja sehr, sehr gut und da sind ja tatsächlich auch vertreten. Ja, tatsächlich ist das auch ein großer Punkt. Es gibt immer wieder Projekte, wie zum Beispiel in Bamberg bei einer Umbenennung einer Straße, da wurden die Anwohner direkt eingeladen und wirklich mit einem Vortrag beglückt und dann aber im Anschluss gab es da auch auf der offenen Straße eine Diskussion. Und man hat in dieser Diskussion schon gemerkt, okay, die Anwohner der Stadt tendieren in die eine oder andere Richtung. Und ich glaube, das war den Stadträten vorher nicht bekannt. Und Gleiches passiert ja online dann auch. Also wenn ich letzten Endes eine Frage habe, jetzt bleiben wir bei dem Beispiel Umbenennung einer Straße, dann kann das ganz gut sein, dass das Stadtratmitglieder einen Eindruck haben, ja, die Mehrheit ihres Wahlbezirks ist eigentlich dafür, aber stellt sich dann online vielleicht raus, dass es dann doch nicht der Fall ist. Und da eignen sich Online-Tools, zum Beispiel auch eine Abstimmung, die vielleicht auch mit einer Einwohner-Verifizierung gekoppelt ist, einfach sehr gut. Mhm. Und wenn wir gerade dabei sind, schon über Beispiele zu sprechen, bevor wir jetzt einsteigen mal in das Technische und in Konsul beziehungsweise Demokratie Today. Welche Beispiele für Bürgerbeteiligung, die man zum Beispiel sehr gut online oder vielleicht sogar hybrid durchführen kann, hast du? Ja, es gibt viele. Im Prinzip ist immer dann, wenn man wirklich physisch auch was anfassen kann, die Online-Beteiligung auch stärker, als wenn das irgendwas Abstraktes ist. Also wenn man jetzt sagt, es gibt eine Digitalisierungsstrategie und es geht darum, sagen wir mal, ein neues überregionales Data Warehouse zu schaffen, dann ist die Bürgerbeteiligung eher geringer. Aber wenn man irgendwas anfassen kann, also zum Beispiel Themen zu Mobilität oder aber Umbenennung von so einer Straße oder Umgestaltung eines Platzes, immer dann ist die Bürgerbeteiligung eigentlich relativ hoch. Es spielt natürlich immer verschiedene Faktoren eine Rolle. Zum Beispiel die Verbindlichkeit, also wie verbindlich werden die Entscheidungen, die da getroffen werden oder auch die Meinungen, die dort aufgeführt werden, eben mit in den Entscheidungsprozess eingeführt. Dann vielleicht auch, wie würde das kommuniziert, wie ist das Marketing, also wie wird es bekannt in der Bevölkerung und wie ist zum Beispiel, wenn man auf die digitale Bürgerbeteiligung schaut, wie ist denn der Aufbau einer Plattform, also blickt der Bürger relativ einfach und schnell durch, mhm. Ist er vielleicht auch in der Lage, mobil das Ganze auch schon zu machen, vielleicht auch mit QR-Codes an der Stelle, an der die Beteiligung eigentlich stattfinden soll, oder ist es hochkompliziert, dann schrecken natürlich wieder Bürger ab. Du hattest vorhin was noch gesagt von formeller und informeller Bürgerbeteiligung. Warum kann eine Bürgerbeteiligung formell sein und warum informell? Naja, formelle Bürgerbeteiligung ist letzten Endes, nennt man auch gesetzliche oder obligatorisch verpflichtende Beteiligung. Das heißt, alles, was da, das kennt man auch, Einwohnerantrag oder Bürgerbegehren, Bürgerentscheid, solche Sachen, Bauleitplanung etc. Das ist gesetzlich geregelt. Die informelle, auch freiwillige Bürgerbeteiligung, nicht gesetzlich geregelte Beteiligung, ist eher eine Beteiligung, die hinführt zu gewissen Entscheidungen. Also das heißt, der Bürger wird in einem Entscheidungsprozess relativ frühzeitig eingebundener und kann sich dann mit verschiedenen Tools, wie zum Beispiel Diskussionsforen oder Umfragetools, eben beteiligen, vielleicht auch Vorschläge einreichen, wenn man das jetzt wieder digital sieht, vielleicht auch anhand von Kartenpins dann die Vorschläge auch verorten etc. Also man hat einfach diese Unterscheidung zwischen gesetzlicher Bürgerbeteiligung oder gesetzlich geregelter und der informellen, also nicht gesetzlich geregelten Bürgerbeteiligung. Mhm. Dann würde ich gerne direkt gleich mal überleiten zu Konsul. Konsul ist ja so ein Bürgerbeteiligungstool. Das kommt, wenn ich mich recht entsinne, ursprünglich aus Spanien. Korrekt. Und ist dort eingesetzt worden, um wirklich wichtige Quoten hier durchzuführen. Also das war, glaube ich, Separation und so weiter. Also wie seid ihr denn da drauf gekommen auf das Thema Konsul? Ja, Konsul, wie du richtig sagst, kommt ursprünglich aus Spanien, wurde in der Stadt Madrid entwickelt für relativ viel Geld und ist aus der protestierenden Bewegung, ich glaube, das war um 2015 herum, entstanden. Und da war gar nicht so richtig klar, um was es quasi den Protestierenden ging. Also es war jetzt kein ganz großer Aufhänger wie Klima- oder Separatistenbewegung etc., sondern es war letzten Endes das Hauptthema, die Bürger und Bürgerinnen werden nicht von der Verwaltung gehört. Und wie es der Zufall so will, wurde dann aus den Protestierenden heraus eine Dame zur Bürgermeisterin in Madrid gewählt und die hat dann gemeint, dieses Problem würde sie ganz gern kollaborativ mit den Protestierenden und der Verwaltung angehen. Und konzeptionell wurde dann Konsul entwickelt und dann sehr, sehr weitsichtig von der Stadt Madrid eben unter eine Open-Source-Lizenz gesetzt, so dass letzten Endes alle anderen Städte Spaniens, aber auch weltweit dieses Tool auch nutzen können. Das wäre gleich meine nächste Frage gewesen. Ist das von vornherein gleich als Open-Source-Tool angelegt gewesen oder gibt es in Spanien so eine Public-Money-Public-Code-Policy? Das wurde von vornherein als Open-Source angelegt und wir letzten Endes sind dann mehr oder weniger auch über den Verein Mehr Demokratie e.V., so ein deutscher NGO, deutscher Verein, der letzten Endes sich darum bemüht, mehr direkte Beteiligung in Deutschland einzuführen. Und im Laufe der Zeit natürlich ist es auch ein Thema für Mehr Demokratie geworden, digitale Bürgerbeteiligung, immer auch im Hinblick auf Corona, ist irgendwann selbstverständlich, aber die haben das eigentlich auch in Deutschland schon mehr und mehr bekannt gemacht vor Corona. Und wir sind dann letzten Endes drauf gekommen zu sagen, okay, im Gespräch mit Mehr Demokratie haben wir herausgefunden, dass die einzelnen Städte, Kommunen und Gemeinden Probleme haben, technisch das dann wirklich dann umzusetzen. Weil Open Source heißt natürlich, dass der Code Open Source ist und jeder kann das Tool frei, also kostenfrei nutzen. Aber man braucht natürlich trotzdem Programmierkenntnisse, Kenntnisse hinsichtlich des Tools, der Funktionalitäten des Tools etc. Und wir haben dann letzten Endes eine Full-Service-Agentur außenrum gebaut. Und ihr bietet das auch im Hosting an oder geht ihr dann auch zu den Kommunen und installiert es dort? Beides. Also wir bieten auch Hosting an. Das machen wir meistens für kleinere Kommunen. Bei größeren ist es meistens so, dass die ein eigenes Hosting anbieten. Sie haben eine eigene Serverinfrastruktur und müssen dann eigentlich nur für uns zwei Server ja zur Verfügung stellen und dann übernehmen wir ab da. Und ihr nehmt das so plain, wie es ist, oder bietet ihr auch Entwicklungsleistung oder habt ihr vielleicht sogar schon Module oder Ähnliches dazu entwickelt? Ja, wir bieten zwar beides an, aber unsere Kunden, und da haben wir jetzt, es ging eigentlich so ein bisschen im letzten Jahr los, dass so diese Konsulwelle nach Deutschland geschwappt ist, haben wir jetzt so um die 20 Kunden Und da hat jetzt niemand die Plain-Version, sondern wir haben so einen projektbasierten Aufbau weiterentwickelt, und zwar immer mit Feedback der Kunden. Also wir haben sehr enge Partnerschaften zum Beispiel zur Stadt Bamberg oder aber auch vorher schon zu Würzburg, jetzt auch Unterschleißheim und jetzt neuerdings im Februar ja online gegangen München. Und wir hören da immer ganz genau rein, was ist denn so wo sind denn die Pain Points hier in Deutschland? Und wenn man Bürgerbeteiligung zu offen sieht, so wie das Plain Consul eigentlich daherkommt, dann schrecken die Städte meistens zurück. Deswegen haben wir so einen projektbasierten Aufbau gemacht. Das heißt, man hat ein Projekt und kann diesem Projekt einzelne Beteiligungstools zuordnen. Aber das ist nicht alles. Wir haben auch ganz viele Weiterentwicklungen gemacht im Detail, dann aber zum Beispiel auch Richtung DSGVO. Oder zum Beispiel für und mit der Stadt Unterschleißheim haben wir einen Mängelmelder entwickelt. Mhm. Und wir machen das immer so, dass alles, was wir selber aus uns heraus entwickeln, das stellen wir allen zur Verfügung. Und wenn jetzt zum Beispiel eine Stadt wie Unterschleißheim den Mängelmelder bei uns in den Auftrag gibt oder andere Kunden zum Beispiel Dinge hinsichtlich der Barrierefreiheit, dann entscheiden wir eigentlich immer, ist das was für alle Kunden interessant sein könnte oder nur für diesen einen? Und in 95% der Fälle ist das interessant für alle. Und dann rollen wir das monatlich einfach aus für alle. Also da kommen dann keine weiteren Kosten oder sonst irgendwas auf die Kommunen zu, sondern wenn man da in unserer Community drin ist, dann kriegt man immer sowohl alle Weiterentwicklungen vom Originalkonsul, dann die, die wir machen und die, die bei uns in Auftrag gegeben werden. Und das, was ihr macht, erscheint auch unter Open-Source-Lizenzen oder ist das Closed Source? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das wird man auch immer gefragt eigentlich, gerade auch alles, wenn es Richtung Smart City geht. Wir setzen das auch komplett unter die gleiche Lizenz, ist auch Open Source. Das heißt, wenn wir letzten Endes mal abgelöst werden sollten von einer anderen Agentur in einer Stadt, dann ist der Code frei zur Verfügung. Man kann sich den Code anschauen, man kann den Code verstehen und kann von da aus weitermachen. Das ist uns auch wichtig. Also das ist jetzt nicht nur, wir wollen auch nicht unseren Code oder unseren Teil da schützen, sondern tatsächlich soll das ja auch, oder soll eine Plattform ja auch mit unserem Verschwinden nicht absterben. Und liegt auf GitHub oder habt ihr ein eigenes Repo? Das liegt auf, es kommt drauf an, also wir entwickeln meistens in unserem eigenen Repo auf GitHub, aber die Städte haben dann auch ihren eigenes Repository und das kann man von da aus auch teilen. Da habe ich übrigens noch einen Tipp für euch. Es gibt jetzt ein Projekt, das heißt Open Code Repository. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Da wird quasi vom Bund gemeinsam mit den Ländern und den Kommunen wird ein offenes Repository gebaut für kommunale Open Source Software oder überhaupt für Verwaltungs Open Source Software. Wäre vielleicht auch eine Idee für euch, sich das mal anzugucken. Schauen wir uns mal an, ja. Vielen Dank. Was kann jetzt Consul und was habt ihr konkret erweitert? Du hast jetzt schon mal den Mängelmelder angesprochen und das ganze Thema DSGVO, wobei das ja eigentlich für Spanien auch gelten müsste. Habt ihr noch alles getan da? Also DSGVO in der deutschen Rechtsauslegung, muss man dazu sagen. Ah, okay. Weil das ist, klar, DSGVO, also GDPR, zählt natürlich europaweit. Aber die Auslegung davon ist in den Ländern unterschiedlich und in Deutschland, wie ja eigentlich allseits bekannt, etwas strenger. Und da haben wir einiges einfach so entwickelt, dass das auch zum Beispiel in Bayern von der Landesdatenschutzanwältin dann abgenommen ist. Dann haben wir eigene Module entwickelt, wie vorhin schon mal angesprochen, wie zum Beispiel den Mängelmelder. Aber vor allen Dingen eben diesen projektbasierten Aufbau. Und der ist relativ spannend, weil, wie schon erwähnt, wird alles gebündelt zu einem Projekt und diesem Projekt können dann Module wie, und zwar die vollen Module, nicht irgendwo abgespeckte Versionen davon, sondern wirklich der volle Funktionsumfang von Abstimmungen, Vorschlägen, Diskussionen, Kommentaren, Umfragen, also Unterschiedsabstimmung, auch Bürgerbudget hinzugefügt werden. Und das Ganze aber nicht nur eindimensional auf einem Projektlevel, sondern das kann man auf verschiedene Projektebenen machen. Das heißt, man kann ein Projekt haben, Top-Level, und dann gibt es da vielleicht Unterkategorien oder Unterprojekte. Und diese einzelnen Ebenen der Projekte können dann individuell, und das ist das erste Mal in Deutschland überhaupt gemacht worden, also nicht nur Consul, sondern allgemein Bürgerbeteiligungstools in Bamberg, die Verknüpfung mit dem Einwohnermeldeamt. Das heißt, man kann auf dem Top-Level zum Beispiel 2, 3 Bürgerbeteiligungsmodule freischalten, wie zum Beispiel Diskussionen, und zwar für alle Bürger und Bürgerinnen der Stadt Bamberg. Mhm. Und eine Ebene tiefer, zum Beispiel sichere Mobilität oder sowas in der Art, kann man das wieder einschränken auf einen gewissen Stadtteil. Und künftig werden wir das auch erweitern hinsichtlich Straßen. Also wir können wirklich einschränken auf einzelne Straßen und sagen, okay, jetzt hier für dieses Projekt oder vielleicht dieses Unterprojekt in einem Projekt dürfen nur Bürger und Bürgerinnen aus einer Straße teilnehmen. Und das macht es ziemlich komplex und umfangreich. Und das ist auch so ein bisschen unser Anteil, also einmal das technisch zu ermöglichen, aber auch dann inhaltlich mit aufzusetzen mit den Kommunen, sodass eigentlich auch ein Know-how-Transfer stattfindet. Ja, da hast du jetzt natürlich gleich was bei mir getriggert. Meine Hörerinnen und Hörer wissen, dass ich für einen kommunalen Softwarehersteller arbeite, für die AKDB, die ja unter anderem auch ein Einwohnerverfahren hat. Wie habt ihr das in Bamberg gemacht? Ja, also dann wirst du auch Meso kennen. Also, Meso kennen, ja, natürlich kenne ich Meso auch. Genau. Und das ist in Bamberg im Einsatz. Es gibt da eine Webschnittstelle, aber es gibt auch einen Server. Und der Server wird tatsächlich bei Bamberg in dem eigenen Netzwerk betrieben. Und wie wir das gemacht haben, ist folgendermaßen. Wir erstellen über Consul eine XML-Datei. Mhm. Und da sind alle Daten enthalten, die der Bürger eingibt. Also zum Beispiel Postleitzahl, Geburtsdatum und in Bamberg sogar der Klarnamen, weil das politisch so gewollt war. Und diese Datei wird dann auf einem Server gelegt. Consul hat keinen Zugriff darauf und wird dann quasi genommen und Richtung Meso geschickt. Dann wird der Meldeabgleich gemacht. Dann wird geschaut, sind denn die eingegebenen Daten true or false? Und wenn alle true sind, dann kriegen wir die Information zurückgespielt in Consul. Ja, diese Abfrage war erfolgreich, also dieser Bürger ist verifiziert. Und wir fragen da die letzten 4 Ziffern des Reisepasses und des Personalausweises ab. Und diese Informationen müssen wir auch datenschutzseitig wieder überschreiben am Ende. Wir machen dann einen Unique String draus, dass wir halt wirklich keine Doppelanmeldungen haben und vor allen Dingen, dass wir auch keine Doppelstimmen haben, wenn wir Online- und Offline-Partizipation miteinander vermengen. Da kommt gleich wieder die Profi-Frage von mir. Warum habt ihr nicht die Bayern-ID benutzt? Das war ein, Die bietet ja genau das an. Die bietet ja alle diese Informationen an. Und da muss ich keine Abfrage im Melderegister quasi machen. Also ich spare mir einen Schritt und noch eine Komplexität. Das kommt drauf an. Die Bayern-ID ist in München im Einsatz, das haben wir in München so gemacht. Da haben wir den M-Login genommen und die Bayern-ID. Aber da zeigt sich auch, dass die Bayern-ID jetzt nicht so populär ist, dass jeder schon entweder einen Account hat und sagt, ja, okay, dann klicke ich nur da drauf und dann bin ich schon eingeloggt und verifiziert. Das eine. Und das andere ist, wir haben den Funnel eigentlich direkt in Consul mit eingebaut. Das heißt, einmal in die Registrierung, das sieht genauso aus wie unsere Maske etc., aber auch tiefer im Tool. Also zum Beispiel kann man sich ganz normal per E-Mail anmelden und erst dann, wenn ich mich wirklich an einer gewissen Abstimmung teilnehmen will, dann oder beteiligen will, dann kommt ein Layover und es sagt, Sie müssen sich erst verifizieren und dann komme ich quasi in den Funnel. Und der Unterschied ist, dass ich quasi einmal den Consul-Prozess durchlaufe und bei der Bayern-ID habe ich einen Link-Out zu Bayern-ID, müsste mich anmelden etc. und muss dann wieder zurückverlinken. Und diese Hürde, die wollte man in Bamberg nicht gehen, vor allen Dingen, weil die Bayern-ID noch nicht so populär ist. Aber für die Zukunft ist das ein wichtiges Thema, wie gesagt, in München auch so im Einsatz. Und wir arbeiten auch mit anderen Provider zusammen, wie zum Beispiel in NRW mit Xensis etc. Also man kann auch andere Verifizierungstools nutzen. Ja, nicht so populär würde ich jetzt nicht ganz so unterschreiben, weil ich glaube, es ist gerade momentan 500.000 Nutzer der Bayern-ID gerade aktuell. Es ist ein bisschen populärer als die ID vom Bund, aber ich kann das schon verstehen. Also das ist ein neues oder relativ neues neue Möglichkeit, neue Nutzerkonto. Die gibt's zwar schon seit einigen Jahren, aber jetzt wird die natürlich erstmal richtig zum Einsatz kommen. Also ich verstehe das schon. Genau, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich kann da noch einen Satz zu sagen. Also wir sind eigentlich schon Fans davon, solche Möglichkeiten einfach dann wirklich auch zu nutzen. Und dadurch, dass die Kommunen in Bayern, das relativ stark konsolidiert schon nutzen, also viele Städte aus Bayern, aber auch aus unterschiedlichen anderen Bundesländern, ist eigentlich ein starker Austausch da. Und wir sind eigentlich sehr daran interessiert, dass wir nicht jetzt für jede einzelne Kommune irgendwo ein individuelles Ding hier programmieren, sondern dass wir genau auf solche Schnittstellen zurückgreifen können. Mhm. Und das macht ja nicht nur die Bayern-ID populärer, sondern auch Konsul und umgekehrt. Und das ist natürlich hier auch das Ziel, solche Synergien dann damit zu heben. Ja, aber lass uns doch mal über so einen Prozess sprechen. Wie funktioniert das? Also ich als Kommune komme jetzt zu euch und sage, Mensch, ich brauche eine Bürgerbeteiligung, ich will hier, na, ich brauche erstmal so eine Plattform, weil ich habe immer wieder verschiedene Themen. Wie geht es los? Also ich komme jetzt zu euch als Dienstleister, weil ich weiß, ihr könnt das, ihr macht auch noch ein bisschen mehr als das, was Konsul kann. Wie sieht das aus, dass ihr mir da weiterhilft? Ja, der Prozess ist meistens folgender. Man geht auf unsere Webseite, informiert sich schon mal, klickt dann auf Kontaktformular und macht eigentlich immer mit uns über unser Ticketsystem eine Produktdemo aus. Und dann machen wir meistens so eine Stunde, wo jemand von uns einfach zeigt, was kann Konsul, wenn man wirklich überhaupt noch keinen Plan davon hat. Und was unterscheidet Konsul im Aufbau, den wir verwenden, zu dem Originalkonsul? Und eventuell, was macht Konsul besser als alle anderen Tools? Und nach dieser Stunde ist es meistens so, meistens vergeht ein bisschen Zeit, aber wir machen dann meistens ein Angebot. Und nach der Unterschrift des Angebots brauchen wir meistens eigentlich nur 2 Wochen, bis wir die Plattform aufgesetzt haben im Corporate Design. Und dann empfehle ich immer noch 4 Wochen Zeit, in denen man Schulungen abhält und vor allen Dingen auch das erste Projekt sauber aufsetzt. Ganz wichtig, weil nur die Plattform zu haben und in Betrieb zu haben, bringt nichts. Man muss tatsächlich auch in der Auswahl der Projekte wirklich vorsichtig sein und vor allen Dingen im Aufbau der Projekte auch. Und wer pflegt so ein Tool dann erfahrungsgemäß in den Kommunen? Das ist tatsächlich etwas unterschiedlich, je nach Größe der Kommunen. Meistens ist es irgendwo ein Beteiligungsreferat. Die haben dann 1 oder 2 Personen, die häufig dann mit den anderen Referaten einfach in Verbindung stehen. Und inhaltlich kommt dann meistens irgendwo aus dem Baureferat oder Sozialreferat, aus verschiedenen Referaten, dann Beteiligungsprojekte auf. Und die werden dann letzten Endes von dem Beteiligungs- oder dem Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin des Beteiligungsreferats mit uns zusammen meistens umgesetzt. Mhm. Und wir machen das meistens so, in unserem Angebot haben wir so ein Setup-Paket. Da helfen wir mit Schulungen, aber dann auch wirklich im Aufbau der ersten 1, 2, 3 Projekte, je nach Größe der Stadt. Und danach sollten eigentlich die Verantwortlichen in der Stadt tatsächlich das einfach selber machen können. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, dass man sich auch inhaltlich von uns dann da abkapseln kann und eigentlich nur noch per Newsletter mit uns in Kontakt ist oder über den Helpdesk, wenn wirklich mal was anfällt. Aber dass die Beteiligungsprozesse selber durchlaufen werden können und wir letzten Endes dann einfach nur Updates des Codes und der Funktionalität liefern. Jetzt ist das Tool installiert, die Leute sind geschult, die ersten Beteiligungsmöglichkeiten sind drin. Jetzt möchte ich ja auch dazu kommen, dass meine Bürgerinnen und Bürger tatsächlich sich auch beteiligen, dass die davon erfahren. Gibt es in Konsul beziehungsweise bei euren Modulen, gibt es da auch eine Möglichkeit für Marketing und Ähnliches? Gibt es da Möglichkeiten, dass ich das besser verteilen kann und besser bekannt machen kann? Würde ich eher sagen, nein. Also in Konsul selbst gibt es ein Newsletter-System und auch Systeme, zum Beispiel kann ich einzelnen Vorschlägen folgen und verschiedene Benachrichtigungssysteme. Das bezieht sich aber immer auf schon existierende Nutzer. Also es ist kein Marketing im Sinne von Neukundenakquise oder Bürgerbeteiligungsakquise. Das heißt, das Marketing und die Kommunikation findet immer noch außerhalb von Konsul statt. Und sollte auch nicht nur außerhalb von Konsul digital stattfinden, sondern auch analog. Also zum Beispiel Plakatwerbung oder aber Veranstaltungen, QR-Codes, habe ich vorhin schon mal angesprochen. Solche Sachen sind auch immer noch unerlässlich. Wir hatten ja im Vorgespräch, hast du mir was Cooles erzählt, zum Thema hybride Bürgerbeteiligung. Also jeder kennt das, es gibt irgendwelche Bürgerversammlungen, da ist kommt erstens nicht jeder hin, weil das meistens zu Zeiten stattfindet, wo keiner Zeit hat oder wo nur die Rentner Zeit haben. Und zweitens erfährt man davon kaum. Und du hast aber eine ziemlich coole Idee da auch umgesetzt. Ich glaube, in Bamberg läuft das auch schon, oder? Ja, genau. Also Consul liefert das durch die Einwohnermeldeverifizierung. Man kann sogar ohne machen, aber da ist es einfach von der Stimmabgabe valider. Kann man hybrid Bürger beteiligen? Und das funktioniert folgendermaßen. Ich nehme das Beispiel aus Bamberg nochmal her. Ich habe aber noch ein anderes cooles Beispiel, das ich dann hinten ranhänge. Ja, klar. Die Umbenennung dieser einen Straße. Und Bamberg hat dann tatsächlich Leute aus dieser Straße eingeladen zu einem Event und hat dann dort, glaube ich, den Dekan von dem Stadtmuseum, weiß ich mir genau, eingeladen. Der hat dann referiert über den Fritz Bayerlein, dem wurde in der Nazi-Vergangenheit zugesagt. Und letzten Endes haben die Bürger dieser Straße und Bürgerinnen sich dann beteiligt, also erstmal in der Diskussion. Und im Anschluss konnten sie eine Stimme abgeben, anonym, in eine Wahlurne. Und bevor sie das machten, haben wir letzten Endes am Laptop die Bürger und Bürgerinnen verifiziert. Das heißt, die Bürger kamen an mit einem Personalausweis oder Reisepass und wir haben die Daten eingegeben. Das Ganze ging zum Einwohnermeldeamt, also dieser Abgleich. Und wenn dann das Okay kam, und das Okay kommt jetzt nicht nur, ja, ist Bürgerin oder Bürger der Stadt, sondern zum Beispiel auch, wohnt in dieser Straße oder in diesem Stadtteil, also wirklich auch eingeschränkt. Und in dem Moment, wenn das Okay vom System kam, dann haben wir den Wahlzettel ausgehändigt und diese Person konnte dann letzten Endes die Stimme einwerfen. Und nachträglich werden diese Stimmen dann zu den digitalen Stimmen hinzugezählt. Das kann man dann auch in der Statistik sehen, wie viele das waren und einfach als Auswertung, auch welche Altersgruppen, aus welchem Stadtteil etc. Und Consul ist technisch so aufgebaut, dass man keine Doppelstimmen abgeben kann. Das heißt, man kann nicht online abgeben und dann sagen, ja, jetzt gehe ich aber offline auch noch zu den Veranstaltungen und schmeiße noch was ein. Das geht nicht und umgekehrt auch nicht. Ich kann nicht offline was einschmeißen und dann online mich neu anmelden und sagen, ich wähle doch mal. Also das ist eigentlich technologisch ziemlich cool gemacht in Consul und man hat dann sozusagen die Möglichkeit einer hybriden Beteiligung. Hat in Bamberg super funktioniert, was gerade schon mal ganz kurz geteasert, was noch so ein anderes cooles Projekt ist, das wir jetzt in München vorhaben, zusammen mit der Stadt. Das heißt Consul im Café. Das heißt, wir wollen in verschiedenen Cafés in der Stadt einen Consul-Terminal aufbauen. Das kann ein Laptop sein oder wirklich ein größerer Terminal-PC. Und ringsrum einfach zusätzlich Infomaterial, auch wirklich physisches Infomaterial, also nicht nur online, auslegen. Und dann können Bürger dorthin gehen und mit einem Ansprechpartner der Stadt definieren, ja, ich möchte vielleicht zusätzlich einen Vorschlag einbringen oder ich möchte zu dieser Umfrage auch meine Unterschrift leisten oder abstimmen. Und dazu brauche ich dann überhaupt gar keinen Account bei Consul, sondern ich kann mich tatsächlich beteiligen. Das können Admins im Namen von jemandem machen, wenn es um neue Vorschläge geht. Oder das kann Consul, falls gewünscht, über eine Einwohnermeldeverifizierung dann eben steuern, dass wirklich nur Bürger und Bürgerinnen der Stadt oder eines Stadtteils dann wirklich auch teilnehmen. Und das heißt Consul im Café, damit ich keine Infrastruktur zu Hause vorhalten muss, sondern ich gehe einfach in mein Café um die Ecke und habe dort entsprechenden Terminal stehen. Ungefähr so, ja. Also wir sagen halt, dass das Versprechen dahinter, die Theorie ist, man muss auch Beteiligung dorthin bringen, wo die Bürger auch sind und auch eventuell auch in einer Atmosphäre sind. Und das ist einfach auch mal ein Café, wo sie sich über gewisse Dinge auch unterhalten und vielleicht auch Input auch gewünscht ist. Und deswegen Consul im Café als Pilotprojekt. Aber das soll es nicht ändern, enden. Das soll solche Terminals ja in mittelfristiger Zukunft dann vielleicht auch in Stadtbibliotheken und anderen öffentlichen Einrichtungen eben auch geben, sodass wirklich Bürgerbeteiligung wirklich nicht nur an Abendveranstaltungen oder online, sondern wirklich auch in Konversation, in Veranstaltungen, aber auch zu jeder Zeit möglich ist, zum Beispiel dann eben in einer Bibliothek. Klingt nach einem coolen Projekt. Macht ihr das mit dem IT-Referat zusammen oder habt ihr Korrekt. Also machen wir mit dem IT-Referat zusammen und in München als Pilot mit dem Café Luitpold, das sind wir auch jetzt schon seit einem halben Jahr im Austausch und sind letzten Endes jetzt in finaleren Gesprächen und hoffen, dass das zeitnah im nächsten Beteiligungsprojekt dann auch wirklich als Pilot schon mal probiert werden kann. Das muss ich mir mal angucken, weil mit dem IT-Referat habe ich auch noch was vor. Und da gucke ich mir das auf jeden Fall im Vorfeld mal an. Das klingt nämlich sehr, sehr interessant. Ja. Genau, jetzt haben wir soweit die Bürgerbeteiligung. Selbstredend, das geht auch komplett nur online, vollkommen klar. Könnte ich, ja gut, wahrscheinlich schon, wenn ich es hybrid machen kann, kann ich auch Konsul dafür einsetzen, um sicherzustellen, dass bei so einer Offline-Veranstaltung nur einmal gewählt wird. Kann ich auch bei so einer Offline-Veranstaltung hier direkt auch elektronisch Stimmen abgeben lassen? Also du meinst letzten Endes, dass man sich offline, das klingt ich will jetzt nicht das böse Wort Wahlcomputer sagen, weil das ist es ja nicht. Ja. Aber ich könnte ja zum, was ich mir vorstellen könnte, ist, ich habe eine Veranstaltung, da baue ich gleich mal so 10 so Terminals auf und da lasse ich die Beteiligten, die kriegen vielleicht, keine Ahnung, irgendwie ein Authentifizierungsmittel von mir vorher, einen QR-Code oder was weiß ich. Und die können dann während der Veranstaltung, vor der Veranstaltung oder nach der Veranstaltung direkt dort abstimmen. Das geht auf jeden Fall. Was sehr schön ist bei der hybriden Bürgerbeteiligung, ist ja letzten Endes, dass es einen Medienbruch gibt. Mhm. Das heißt, ich kann tatsächlich auch Wahlen durchführen, weil die Stimme kann auf gar keinen Fall einem Account zugeordnet werden. Das heißt, wenn ich eine Verifizierung mache, dann verifiziere ich eigentlich nur, ja, darf dieser Bürger, der jetzt vor mir steht, wählen, ja oder nein. Wenn er das darf, dann drücke ich ihm ja physisch einen Zettel in die Hand. Ja. Und wenn ich das mache, dann ist da ein Medienbruch. Also ich kann nicht mehr zurückvollziehen, auf gar keinen Fall mehr, dass dieser Bürger Folgendes gewählt hat. Ja, das ist im Prinzip das Gleiche wie in einem Wahllokal. Da passiert ja genau das Gleiche. Da gucke ich in meiner Liste nach, darf der Bürger wählen? Und wenn ja, kriegt er die Wahlunterlagen. Exakt. Und was du ansprichst, ist natürlich dann genauso möglich, dass man sagt, ich habe eben 10 Terminals aufgestellt, ich habe jetzt eine Frage, oder ich kann sogar 100 machen, indem ich einfach Tablets verteile. Mhm. Und jetzt habe ich eine Frage, ich zeige das vielleicht in der Veranstaltung vorne auf dem Beamer ganz groß und kann dann einfach eigentlich live eine Frage sogar einstellen und sagen, so bitte abstimmen. Und dann kann man da abstimmen. Ja, super. Das, ich glaube, ich muss mich mal ein bisschen näher damit beschäftigen mit Konsul. Also es klingt mir tatsächlich nach einem sehr, sehr multifunktionalen und sehr modular erweiterbaren System. Ja, und technologisch einfach sehr ausgereift. Und da kickt jetzt auch irgendwo wieder Open Source in, weil letzten Endes ja das eine weltweite Community ist. Das ist ja jetzt natürlich stark spanischlastig, aber spanischsprachiger Raum ist ja jetzt nicht nur in Spanien, das zieht sich ja bis nach Südamerika, aber vor allen Dingen schwappt das ja jetzt auch Richtung Osteuropa und auch Deutschland. Und eigentlich ist es ja so, dass aus all den Kommunen Verbesserungsvorschläge kommen, vielleicht auch tatsächliche Pull-Requests, also jemand hat was programmiert und fragt an, wollt ihr das übernehmen? Und vor allen Dingen auch, wenn es um die Sicherheit geht und um die Glaubwürdigkeit, was passiert denn mit den Daten, das kann ja jeder von außen anhand des Codes nachvollziehen und auch ausprobieren. Man kann sich einfach runterladen und letzten Endes dann auf dem lokalen Rechner, gut, wahrscheinlich eine virtuelle Maschine, dann halt ausprobieren und einfach nachvollziehen. Und das ist natürlich schon ein Hauptargument und auch eine Stärke gegenüber Software und Bürgerbeteiligungstools, die dann einfach per Lizenz von einem Anbieter vertrieben werden, nicht Open Source. Ich gehe mal von aus, ihr seid auch Contributors, das heißt, ihr ändert auch am Code mit oder beziehungsweise in der Community. Was ist denn das für eine technologische Basis, das ist Konsul? Was steckt denn da dahinter? Ja, also wir sind Contributor. Allerdings muss man sagen, dass Konsul, das Original, das Plain Konsul, ist ja letzten Endes so gebaut, dass es einfach so weit wie möglich und breit wie möglich von einfach ganz, ganz vielen Städten genutzt werden kann. Und es gibt ja schon viele Städte, die gewisse Module so nutzen, wie sie im Originalkonsul sind. Und alles, was wir letzten Endes, oder vieles, was wir letzten Endes on top gepackt haben, das wird von dem Originalkonsul als sehr, sehr wohlwollend aufgenommen, Teile davon auch wirklich übernommen. Aber es wird nicht eins zu eins in das Originalkonsul gepackt, weil andere Städte oder viele Städte auf dem Original laufen und man kann das nicht einfach überstülpen. Ja gut, das schaffst du damit natürlich auch ein schönes Ökosystem. Also wenn du sagst, ich kaufe mir dann oder ich installiere mir das Plain Konsul und dann suche ich mir von diesen verschiedenen Dienstleistern die Module zusammen. Also das ist ja auch ein schönes klar. Ja, klar. Ökosystem. Genau, also das heißt, um eine Plattform zu haben, ein Ökosystem zu bauen, macht es schon Sinn, im Originalkonsul das so offen wie möglich zu halten und eigentlich dann Dienstleistern und auch Städten und Gemeinden einfach die Möglichkeit zu bieten, das so anzupassen, wie das die jeweilige Gemeinde oder Stadt oder Dienstleister eben halt haben möchte. Und das Ganze basiert auf Ruby on Rails. Ah, okay, das ist schön, modern. Ja, das ist ja eine der populärsten Full-Stack-Web- Frameworks. Und Ruby on Rails ist eigentlich auch, ist zwar in Deutschland nicht so verbreitet, also es gibt nicht so wahnsinnig viele Entwickler, es gibt auch eigentlich keine Stadt, die einen Ruby on Rails Entwickler jetzt zufällig in der Stadt angestellt hat, aber es ist eine einfache Programmiersprache, also man kann auch den Code verstehen, ohne wahnsinnig Ruby on Rails zu verstehen und fast auch ohne allgemein eine andere Programmiersprache zu verstehen. Also wenn man so die Grundkonzepte einer Programmiersprache verstanden hat, wie solche Loops oder was auch immer da an Standard gegeben ist, dann kann man Ruby on Rails relativ einfach verstehen. Ja, ich habe vor 15 Jahren mal für Autoscout24 gearbeitet und die haben damals das Ruby on Rails Dojo gegründet und sehr stark Ruby on Rails in zumindest in München und in Bayern verankert und eine Community aufgebaut. Ja, sehr schön. Also deswegen sage ich ja, das ist eine coole, moderne Programmiersprache. Gleich noch ein paar Nerdfragen. Im Betrieb containerisiert mit Kubernetes oder plain Docker oder? Es gibt auch eine Docker-Version. Als wir letztendlich eingestiegen sind, das war so September 2020, da war das so, dass die Docker-Version nicht komplett supported war. Also ich glaube, es war damals so, dass es einen Wechsel gab zwischen zwei Service-Dienstleistern, die von der Consul Foundation dann eben angestellt wurden. Und die vorletzte letzten Endes hat sich um Dockerisierung eben gekümmert und die letzte eben nicht mehr so stark. Und dann war das für uns so, dass das für uns nicht ausreichend war und wir setzen nicht auf Dockerisierung, sondern wirklich auf den normalen Code oder die normale Umgebung. Aber theoretisch möglich. Und wenn man sich damit auskennt, dann lässt sich das auch jetzt schon ganz, ganz einfach machen. Aber wir verzichten darauf. Ja, ich frage aus dem Hintergrund, also die deutsche Verwaltungscloud, die wird ja ganz stark Kubernetes-lastig sein und Kubernetes kann ja sehr gut mit Docker-Containern umgehen. Von daher wäre das natürlich sehr, sehr praktisch, wenn das auch für Consul funktionieren würde. Also das funktioniert schon, das müsste man, aber da würde ich mich jetzt nicht so wahnsinnig stark auf das Original verlassen, da müsste man selber einfach noch ein bisschen schauen und ein bisschen tweaken das Ganze. Ja, aber ich denke ja, wenn wir in Deutschland da das tatsächlich wollen, dann können wir das auch tun und ich glaube, da könnten wir auch der Community was Gutes tun, wenn wir in Deutschland uns da zusammentun. Genau. Also auch wir wären ja bereit, einfach die Version, die wir jetzt meistens unseren Kunden anbieten, halt zu dockerisieren. Das macht natürlich Sinn, einfach Ressourcen sparen da etc. Aber auch schon Microservices oder schmeißt ihr einfach alles in einen Container rein? Ja, also ich denke, das würde schon mit Microservices Sinn machen, zum Beispiel dann diese einzelnen Module wie Verifizierungsteile dann auszulagern etc. Aber das war jetzt nichts, wo wir im letzten Jahr ja Ressourcen drauf gesetzt haben. Ja, das tut ja jetzt tatsächlich auch nichts dazu bei, ob Consul coole Software ist oder nicht. Genau. Das ist eher so eine Nerdfrage, weil ich natürlich in dem Softwareentwicklungs- und Betriebsspiel mit drin bin und da auch ein bisschen Einblick habe, was da gerade bundesweit passiert. Aber jetzt nochmal zurück. Jetzt haben wir ganz viel über Consul gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass ihr von Demokratie Today, ich muss es jetzt nochmal sagen, also das ist tatsächlich ein Zungenbrecher. Ja, für uns Franken. Aber trotzdem, man weiß, wo es hingeht. Aber was macht Demokratie Today noch alles? Ja, also wir machen neben dem meistens initialen Paket der Installation des Setups, da ist auch schon Schulung dabei und eben Setup von Projekten, das Hosting, dann eigene Weiterentwicklungen und Weiterentwicklung unserer Kunden. Und das ist so eigentlich mehr oder weniger das, was ich jetzt aufgezählt habe, so unser Standardpaket. Mhm. Und darüber hinaus machen wir aber dann individuelle Weiterentwicklungen also zum Beispiel auch Integration von Einwohner-Melde-Verifizierung oder zum Beispiel Elasticsearch haben wir da eigentlich noch mit integriert bei einigen Plattformen. Mhm. Und dann gehen wir aber den Schritt weiter und sagen, wir machen auch das komplette Projektmanagement. Okay. Das heißt, wenn jetzt jemand kommt und sagt, wir brauchen eine Bürgerbeteiligungsplattform und zwar, wir haben ein Projekt Mobilität und dann ist Stille am Hörer. Dann sagen wir, ja, können wir alles machen. Also wir können von A die Beteiligungssoftware aufsetzen, bis wirklich auch konzeptionell Beteiligungsverfahren aufzubereiten und dann aber auch auf die Plattform bringen und durchzuführen, alles machen. Also ihr könntet tatsächlich oder ihr könnt tatsächlich richtig Beteiligungen auch durchführen anstelle von der Kommune. Genau, korrekt. Und da geht es wirklich von konzeptioneller Gestaltung, dann Durchführung auf Konsole, Moderationssystem bis hin zu Bürgerinnen-Telefon, dass wirklich, wenn jemand sich nicht anmelden kann, dass er sich melden kann und wir dem Bürger oder der Bürgerin da eben helfen und einfach dann halt einen Projektabschluss mit anschließendem Reporting und Ergebnis und Handlungsempfehlung. Das können wir eigentlich von A bis Z letzten Endes alles machen. Wir arbeiten da auch mit verschiedenen Partnern zusammen. Also wir arbeiten mit Partnern zusammen, zum Beispiel auch, wenn es um Umweltthemen etc. geht, in der konzeptionellen Gestaltung, zum Beispiel mit PwC, aber auch mit anderen Partnern, wie zum Beispiel Felix Schmidt als Projektmanager, den kennst du wahrscheinlich auch. Den Felix kenne ich sehr gut, ja. Genau, mit dem arbeiten wir auch zusammen, einfach nur deshalb, weil da sehr, sehr viel Erfahrung in Beteiligung, Bürgerbeteiligung online, offline eben schon da ist und wir halt ausgewählt mit solchen Personen und Organisationen halt zusammenarbeiten. Okay, du hast gerade gesagt Moderation. Jetzt stelle ich mir erstmal vor, wenn ich Bürgerbeteiligung mache, da gehe ich hin, gebe meine Stimme ab und fertig. Warum brauche ich Moderation? Ja, weil es gibt verschiedene Module in Konsole und eigentlich hat jedes Modul die Kommentarfunktion. Und in den Kommentaren, da ist es sehr ratsam, mitzukommentieren. Das heißt, ich kann mich erkenntlich machen als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin der Stadt und kann dort, also mit einem kleinen Label, kann dort einfach eingreifen in eine Diskussion. Es ist jetzt als Moderator eigentlich weniger der Fall, dass man eingreifen muss hinsichtlich von Hate Speech oder dergleichen. Ich selber, und ich bin auch ja immer in Absprache mit Mehr Demokratie, habe eigentlich überhaupt gar keine Erfahrung mit Hate Speech oder mit Nutzern, die geblockt werden haben müssen. Ich kenne eigentlich nur einen Fall, das hat mir der Simon Strohmenger von Mehr Demokratie mal gesteckt, dass ein FDP-Abgeordneter irgendwo ein Wahlprogramm mit hochgeladen hat zu einem Vorschlag. Und das wurde dann moderiert. Aber Hate Speech etc. gibt es eigentlich so gut wie gar nicht. Das hat verschiedene Gründe, also von Verbindlichkeit mit Verifizierung über einfach die Art und Weise, wie so ein Tool aufgebaut ist. Deswegen, das gibt es weniger. Aber zum Beispiel unter Schleißheim kann man da hervorheben, die sind sehr, sehr aktiv in der Art und Weise, wie sie in die Kommunikation in den Kommentarfeldern mit ihren Bürger und Bürgerinnen gehen. Und das hat dann auch wieder zur Folge, dass die Beteiligung, also A, die Qualität besser wird, aber auch die Quantität. Wenn man das Gefühl hat, das, was ich da tue, wird wirklich gesehen von der Stadt und der Stadtverwaltung, dann führt es dazu, dass ich mich gehört fühle und dann einfach mich stärker beteilige und vielleicht auch dann meinem Nachbarn erkläre, ey, das ist doch eine coole Plattform, da passiert wirklich was. Und deshalb lohnt sich eigentlich so ein Moderationssystem oder eine aktive Moderation schon. Das heißt, die gehen tatsächlich dann auf die einzelnen oder auf vielleicht auf einige Kommentare ein und antworten drauf? Ja, korrekt. Also die gehen tatsächlich mit in die Diskussion und schalten sich dann ein, wenn zum Beispiel sich dann auch mal eine Fehlinformation zeigt und verbreitet, dass zum Beispiel die Stadt hat sich das noch nie um XY gekümmert. Dann kann man sagen, ja, nicht ganz korrekt, weil da haben wir ja im Stadtrat beschlossen, dass XY eben schon beschlossen wurde. Und es gibt dann immer den Unterschied noch zwischen Moderation hinsichtlich eben das, was ich vorhin meinte, Hate Speech. Da gibt es auch wirklich ein System in Konsole, da gibt es so eine kleine Flagge, da kann man draufklicken als Bürger und sagen, ja, diesen Kommentar, aber auch diesen Vorschlag, diese Diskussion, also größere Bündel, möchte ich gern melden. Und dann ploppt das quasi im Interface eines Moderators auf und der kann sich das anschauen und sagen, nehme ich raus, lasse ich drin oder ich kommentiere eben. Und das macht eben Unter Schleißheim sehr, sehr gut, damit einzusteigen und dann Klarheit zu schaffen. Kann ich eigentlich mit Konsul, also jeder von uns kennt wahrscheinlich diese unsäglichen Webseiten oder die unsäglichen Facebook-Gruppen, meine ich. Du kommst aus Dollar Stadt, wenn du. Und da finden ja immer die dollsten Diskussionen statt über den größten Quatsch. Könnte man sowas in Konsul abbilden? Also quasi so eine offene Diskussionsrunde wäre das ja quasi? Ja, also da gibt es mehr oder weniger zwei Module, die sich dafür eignen. Das ist einmal die Kommentarfunktion oder Kommentarphase und die Diskussionsphase. Die beiden Sachen unterscheiden sich beim Kommentar. Da ist es letztendlich ein Thread, der von Beginn nach Ende einfach weiterläuft, also durchläuft und man kann dann halt quasi immer antworten auf einen Kommentar und wieder antworten und so weiter. Mhm. Bei der Diskussion ist es so, dass ich einzelne Diskussionsthemen letzten Endes aufbringe oder als Bürger aufbringen kann und innerhalb dieser Diskussion, also das ist eher eine Fragestellung, kann ich wieder kommentieren. Okay. Also da kann ich dann zum Beispiel sagen, macht es nicht vielleicht Sinn, den Platz XY umzugestalten und jemand anderes sagt wieder was ganz anderes oder es ist themengebündelt und dann kann man da sozusagen einzelne Diskussionsbeiträge bündeln zu individuellen Threads. Das heißt, als schlaue Kommune ziehe ich mir diese Facebook-Gruppen zu mir in mein von mir kontrolliertes in meine Umgebung, um hier auch gezielt antworten zu können. Absolut. Zum einen kann ich dann antworten, zum anderen kann ich aber auch andere Module zum Beispiel nutzen, wie zum Beispiel das Modul der Umfrage. Da kann ich einfach auch projektbasiert eine Umfragephase schalten, zum Beispiel eine Woche, und kann da 3 oder 4 konkrete Fragen stellen, die der Bürger dann mit Ja oder Nein beantworten kann oder auch wieder kommentieren kann. Kann ich optional hinzuschalten oder eben weglassen, dieses Kommentarfeld. Und dann kann ich wirklich das deutlich klarer und strukturierter aufnehmen und auch klarer auch steuern. Ich kann dann auch wirklich auch Kommentare und Diskussionen in eine gewisse Richtung steuern. Und ich kann ja als Verwaltung auch eigene Diskussionspunkte neu anlegen. Also ich kann auch wirklich neue Fragestellungen zum Beispiel komplett anlegen. Und man muss auch noch ganz klar sagen, Facebook ist einfach als Social-Media-Plattform auch bekannt mittlerweile. Mhm. Und da ist es so, dass man keine Klarnamenpflicht hat. Okay, das kann man aber auch in Konsul so haben. Und man letzten Endes zwischen irgendwo einer Stadtdiskussion, wenn du aus XY-Stadt kommst, dann ja, und zum Beispiel in einem Corona-Forum mich auskotze und daneben noch irgendwo Fußballthemen irgendwo bespreche. Also der Bürger oder die Bürgerin oder der Nutzer von Facebook ist das gewohnt, dass er sich da theoretisch etwas mehr aufführen kann. Wenn ich mich aber bewusst auf eine Bürgerbeteiligungsplattform anmelde, dann ist der Rahmen der Plattform schon so ein anderer, der ist, ist alles schon so vom Aufbau her so anders strukturiert, dass der Ton einfach ein viel, viel umgänglicherer ist. Ja gut, aber ich könnte ja theoretisch dann auch mein stadtweites Social Network bauen damit. Das auf jeden Fall auch, ja. Man kann auch, je nachdem, ob das der Nutzer oder die Nutzerin freigibt, Leute direkt anschreiben über Konsul. Also wirklich eine Direktnachricht schreiben. Oder einfach, was man auch sehr schön machen kann, ist in dem Vorschlagsmodul, dass man eine Community bildet. Das ist schon Built-in Konsul. Das heißt, ich kann sagen, der Community zu einem Vorschlag beitreten und dann kann ich diesen Vorschlag unter weiteren Themen ausarbeiten. Also wenn ich einen Vorschlag habe, Umgestaltung des Platzes, dann steht da irgendwas da, ja, und ich hätte ganz gern hier 5 Parkplätze und da noch irgendein XY. Und dann kann ich sagen, okay, ich als Interessierter will diese Community beitreten und dann kann ich zum Beispiel Themen aufmachen wie Finanzierbarkeit oder Durchführbarkeit und kann dann das einfach als Community einfach weitertreiben, als einfach nur, ja, hier ist ein Button, klick drauf, mag ich ja oder nein. Ja, ich bin ja strategischer Produktmanager. Du hast gerade wieder so viele Ideen in meinen Kopf hervorgerufen. Ich glaube, wir müssen uns auch noch mal dienstlich unterhalten. Gerne, ja. Aber jetzt haben wir ja schon fast die Stunde voll und wir haben uns über ziemlich viel unterhalten. Haben wir was vergessen? Oder fällt dir noch was ein, was dir ganz besonders am Herzen liegt, beziehungsweise was wir noch gar nicht angesprochen haben? Ja, im Prinzip kann man zu Konsul eventuell nochmal eingehen auf die Popularität oder woher kommt es denn jetzt, dass Consul sich auch etwas abhebt von anderen Tools und warum wird es jetzt in Deutschland auch so populär? Und das ist letztendlich deshalb, weil sich der Open-Source-Gedanke ja auch irgendwo festsetzt. Der ist oft auch in irgendwelchen Ausschreibungen auch festgeschrieben. Und es wird auch tatsächlich in der Community und nicht nur in der deutschen, sondern auch in der internationalen so gelebt. Also man hilft sich untereinander. Es gibt zum Beispiel Smart City Netzwerktreffen, organisiert zum Beispiel jetzt von der Stadt Detmold mit dem Thema Consul. Eine Stunde Consul, alle interessierten Städte, aber auch schon Kunden von uns, aber auch schon andere Anwender von Consul, also müssen ja nicht alles Kunden von uns sein, die sich dann austauschen und sagen, ja, was wäre denn noch schön an Funktionalität? Oder aber, wie können wir Erfahrungsaustausch ermöglichen? Und ich weiß zum Beispiel, dass die Stadt Würzburg das vorantreibt, dass zwischen den einzelnen Consul-Städten so eine Art Bürgertelefon, eine Bürgerinnen-Telefon auch initiiert werden soll. Das heißt, Bürger und Bürgerinnen aus der Stadt Detmold können dann eine zentralen Telefonnummer anrufen, genauso wie die Bürger und Bürgerinnen aus der Stadt Würzburg und kriegen dieselbe Information, wie melde ich mich da an oder habe ich vielleicht eine weiterführende Information. Okay. Und dieser Netzwerkgedanke, der ist halt viel größer, wenn das open ist, wenn man wirklich auch in einem internationalen Slack-Channel sich austauschen kann. Es gibt auch einen deutschen Slack-Channel, wenn man einfach sich miteinander vernetzt, als wenn man einfach nur ein Kunde von einem Tool ist und man eigentlich immer nur mit dem Produktmanager spricht. Also wenn ich es richtig verstehe, gibt es dann quasi zwei Communities. Einmal die Entwickler-Community und einmal die Community der Anwender, die sich dann auch untereinander so vernetzen, dass sie sich gegenseitig helfen. Das ist korrekt, wobei ich schon sagen würde, die Entwickler-Community und die Anwender-Community, die verschmilzt da auch sehr, sehr schön, weil das ist auch sehr wichtig, dass die Anwender, die wirklich die Bedürfnisse und auch Ideen wirklich haben, dass die in einem direkten Austausch auch mit den Entwicklern sind. Also dass nicht jetzt die Entwickler sich überlegen, ja, das wäre jetzt ein cooles Feature und ein Anwender braucht es einfach nicht. Deswegen, sowas würde ja auch die Entwicklung sehr lahmen. Und in dem Fall geht es in Consul eigentlich auch immer relativ schnell, auch bei uns immer relativ schnell, weil ich das ja mitbekomme von verschiedenen Gemeinden und Kommunen, wenn gewisse Needs da sind, wie zum Beispiel das Reporting-System. Wir haben das jetzt neu implementiert bei Consul, weil das im Original-Consul etwas schwachbrüstig daherkam. Und dann haben wir halt von vier verschiedenen Städten gehört, wie ist das eigentlich mit dem Reporting? Könnten wir da nicht, oder gibt es das denn, CSV-Export oder was auch immer? Und dann sagen wir, nein, okay, wir entwickeln es. Und dann geht das halt relativ schnell. Ja, das klingt hervorragend. Also wie gesagt, ich muss noch tiefer mir das ganze Thema Consul mal anschauen. Also du hast auf jeden Fall wahnsinnig viel Interesse bei mir geweckt. Ich hoffe auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern. Tobias, vielen, vielen Dank, dass du bei mir warst. Sehr gerne. Viel Spaß gemacht. Ich denke, das war nicht unser letzter Kontakt. Wir werden uns noch ein bisschen austauschen und wenn du ein Thema hast, wo du meinst, das muss unbedingt nochmal ein Podcast, melde dich. Ich glaube, das sind alles interessante Themen für meine Hörerinnen und Hörer und für die öffentliche Verwaltung. Ja, also ich kann mir da vorstellen, eben diese hybride Beteiligung, wie zum Beispiel Consul im Café, dass man da, wenn das mal wirklich angelaufen ist, das nochmal vorstellt. Weil das ist so ein Thema, da werde ich auch von anderen Kommunen häufig drauf angesprochen. Ja, funktioniert das schon? Wie wird das gemacht? Ich glaube, das könnte nochmal ein Thema werden, das einfach für noch mehr und breiteres Publikum interessant ist. Genau, das halte ich für eine sehr gute Idee und dann machen wir tatsächlich noch was zusammen mit dem IT-Referat der Stadt München. Genau. Vielen Dank und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine schöne Zeit. Fürs Zuhören. Informationen zu Sendungen, die Shownotes und Kommentare findet ihr unter egovernment-podcast.com. Wenn ihr uns und unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann bewertet diesen Podcast doch auf der Plattform, auf der ihr den eGovernment-Podcast gefunden habt und anhört.